WDR 3 Hörspiel. Im Studio Ulrich Biermann, guten Abend. Am kommenden Sonntag, da jährt sich die Befreiung Leningrads zum 75. Mal. Mehr als 1 Million Menschen verloren ihr Leben in den 900 Tagen Belagerung. Ein deutsch-russisches Radioprojekt mit dem Titel Horchposten 1941 lässt ab heute 4 Tage lang in einem vielstimmigen Hörspiel die Erlebnisse und Erfahrungen von Menschen auf beiden Seiten der Front lebendig werden. Die Quellen dafür waren Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, aber auch Zeitungsmeldungen und offizielle Verlautbarungen. Horchposten 1941, ein deutsch-russisches Gemeinschaftsprojekt, das versucht, über nationale Grenzen hinweg zu erinnern. Нечасто я у памяти в гостях, да и она меня всегда морочит. Когда спускаюсь с фонарем в подвал, мне кажется, опять глухой обвал уже по узкой лестнице грохочет. Чадит фонарь, вернуться не могу, а знаю, что иду туда, к врагу. Selten besuche ich die Erinnerung, und sie überrascht mich stets. Wenn ich mit einer Lampe in den Keller steige, scheint mir, dass wieder ein Erdrutsch über die schmalen Stufen poltert. Die Lampe räuchert. Ich kann nicht umkehren. Und ich weiß, dass ich mich dem Feind nähere. Anna Akhmatova. Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. На моем малом радиусе. Вот содержание моих записей. Auf meinem kleinen Radius. Das ist der Inhalt meiner Aufzeichnungen. Georgi Knyazev, Historiker, Leiter des Archivs der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Leningrad, wegen einer Lähmung in den Beinen auf den Rollstuhl angewiesen. Для кого же пишу? Для тебя, мой дальний друг, член будущего общества. Für wen schreibe ich? Für dich, meinen fernen Freund, Mitglied der künftigen kommunistischen Gesellschaft, dem der Krieg fremd und organisch zuwider sein wird. Wie uns jetzt die Anthropophagie, der Kannibalismus wieder natürlich ist. Dennoch haben Menschen, unsere Vorväter, einander mit Vergnügen verspeist. Ich glaube, und da bin ich ein unverbesserlicher Träumer, dass einmal die Zeit kommen wird, in der es auf der Welt keine Kriege mehr gibt. Der Äther. Голубое небо. Blau. Hellblau. Der Rest ist eine Fata Morgana. Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. Adolf Hitler, Mein Kampf. Zur Weltmacht aber braucht es jene Größe, die ihm in der heutigen Zeit die notwendige Bedeutung und seinen Bürgern das Leben gibt. Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die ihm untertanen Randstaaten denken. Наша армия и наш народ безгранично верили в гений Сталина. Ivan Kovaljov, Oberleutnant, stationiert am Grenzfluss Prut. Unsere Armee und unser Volk hatten ein grenzenloses Vertrauen zur Genialität Stalins und ließen sich noch eine Woche vor dem Kriegsausbruch von einer TASS-Erklärung einwickeln, nach der Deutschland unter keinen Umständen den Nichtangriffspakt verletzen und unser Land angreifen würde. Ja, alle vertrauten unserer Führung grenzenlos, obwohl Millionen deutsche Soldaten und ihre Verbündeten schon an unserer Grenze aufmarschiert waren. Das Kommuniqué, 14. Juni 1941. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз. Den Bewegungen deutscher Truppen an der deutschen Ostgrenze müssen andere Ursachen zugrunde liegen, die nichts mit den sowjetisch-deutschen Beziehungen zu tun haben. Die Sowjetunion hält die Bestimmungen des sowjetisch-deutschen Paktes ein und hat auch weiterhin die Absicht, dies zu tun. Alle Gerüchte über Vorbereitungen zu einem Krieg mit Deutschland entbehren jeder Grundlage. Hermann Rauschning über die Planungsstelle des Gauleiters von Ostpreußen. Fantastische Planlandschaften der Zukunft. Mit Verkehrslinien, Autostraßen, Bahnlinien, Kanalprojekten. Über den ganzen Osten bis zum Schwarzen Meer, bis zum Kaukasus. Deutschland und Westrussland, eine riesige wirtschaftliche und verkehrspolitische Einheit. Unsere Aufgabe ist es, den Osten nicht im alten Sinne zu germanisieren, das heißt, dort wohnenden Menschen deutsche Sprache und deutsche Gesetze beizubringen, sondern dafür zu sorgen, dass im Osten nur Menschen wirklich deutschen, germanischen Blutes wohnen. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Неужели же приближается наше освобождение? Каковы бы ни были немцы, хуже нашего не будет. Naht denn nun wirklich unsere Befreiung? Egal wie die Deutschen sein mögen, schlimmer als jetzt kann es nicht kommen. Wir alle haben dieses Gefühl, dass nun endlich das gekommen ist, worauf wir so lange gewartet haben. Gott möge mir verzeihen, ich bin kein Feind meines Volkes, meiner Heimat. Aber wir müssen der Wahrheit in die Augen schauen. Wir alle, ganz Russland, wünschen sehnlichst den Sieg des Feindes herbei. Egal wer er ist. Dieses verfluchte Regime hat uns alles gestohlen. Sogar den Patriotismus. Lydia Osipova, Journalistin, Puschkin, in der Nähe von Leningrad. Gibt es eine Stabilität der Wirtschaft in dem ständigen Wandel, der uns seit dem Jahre 1933 bewegt hat? Wird und kann es eine solche Zukunft geben? Dr. Karl Rasche, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank. Auf vollen Touren läuft seit Jahren vorbereitend die Wirtschaft im weitesten Sinne, im öffentlichen wie im privaten Sektor. Die größte Aufgabe in der Geschichte unseres Volkes, vielleicht der Weltgeschichte, liegt nunmehr vor uns. Die Gestaltung des Ostraumes, politisch und wirtschaftlich. Wenn wir diesen im Sturm unserer Divisionen gewonnenen Raum nun endgültig sichern wollen, so heißt es umdenken, und zwar ohne Zeitverlust, unter vollster Ausnutzung aller bisherigen Erfahrungen. Zweck des Russlandfeldzugs ist die Dezimierung der slawischen Bevölkerung um 30 Millionen. Heinrich Himmler. Um 3.30 Uhr beginnt der Angriff. 160 komplette Divisionen, 3000 Kilometer lange Angriffslinie, ausgedehnte Wetterdebatten, alles steht gut. Größter Aufmarsch der Weltgeschichte. Der Führer ist von einem Alpdruck befreit, je näher die Entscheidung kommt. Josef Goebbels, Tagebucheintrag vom 22. Juni 1941. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Wir saßen vor dem Rundfunkgerät und warteten darauf, dass Stalin sprechen würde. Ilja Ehrenburg, Schriftsteller. Stattdessen sprach Molotow. Er war nervös. Ich staunte über seine Worte von Treuebruch und Überfall. Es ist nachvollziehbar, wenn sich ein naives Mädchen darüber beschwert, dass ihr Liebhaber sie betrogen hat. Aber was hat man denn von den Faschisten erwartet? Wir saßen lange am Empfänger. Es sprach Hitler, es sprach Churchill. Aus Moskau aber wurden fröhliche, unbekümmerte Lieder übertragen. Nächsten Morgen geht es über den Bug. Die Brücke war durch Handstreiche in unsere Hände gefallen. Dr. Hermann Türk. Assistenzarzt, Brest-Litovsk. Die Sowjets haben nach kurzem Widerstand das Feld geräumt. Wenige Kreuze zeigen, dass unsere Verluste sehr gering sind. Im Bahnhof liegen schwer verwundete Russen. Keiner kümmert sich um sie. Einer hat seine ganzen Eingeweide zwischen den Knien und raucht. Das scheint wirklich ein tolles Volk zu sein. Das kann ja gut werden. Auf meinem kleinen Radius. Wieder ein Erdrutsch. Страшный разговор. Fetzen eines beängstigenden Gespräches. Берег был крутой, и над нашим крохотным пляжем проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Das Ufer war steil, und ein Pfad führte oberhalb unseres Strandes daran entlang. Als wir an unserem Strand saßen, hörten wir Fetzen eines beängstigenden Gesprächs. Urlauber spazierten über den Pfad und redeten davon, dass Kronstadt bombardiert werde, anscheinend von irgendeinem Flugzeug. Zuerst überlegten wir, ob sie über den Finnlandfeldzug von 1939 sprachen, aber ihre aufgeregten Stimmen beunruhigten uns. Nach unserer Rückkehr zur Datscha erfuhren wir, dass der Krieg ausgebrochen war. Дмитрий Лихачев, филологе, in der Nähe von Leningrad. Сейчас над самыми крышами пролетел самолет. Как раз в ту сторону, откуда стреляют. Лена Мухина, Schülerin, 17 Jahre alt. Gerade ist direkt über den Dächern ein Flugzeug in genau die Richtung geflogen, aus der geschossen wird. Leningrad lebt weiterhin normal. Fabriken stellen ihre Produkte her, Geschäfte verkaufen ihre Waren. Es gibt Kino, Theater und Zirkusvorstellungen. Die Schüler lernen. На небе полыхало отдаленное зарево. Am Himmel loderte ferner Feuerschein. Georgi Knyazev. Wo unsere Frontlinien verlaufen, wissen wir nicht genau. Doch faktisch ist Leningrad von feindlichen Truppen eingeschlossen. Heute wurden die Brotrationen herabgesetzt und die Kommerzläden geschlossen. Wir befinden uns jetzt im echten Belagerungszustand. Armut, Hunger und Genügsamkeit erträgt der russische Mensch schon seit Jahrhunderten. Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid. Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Lande herausgeholt wird. Den ganzen Tag hört man in der Ferne den Kanonendonner von Leningrad her. Es sind vielleicht die schweren Geschütze der Festungsinsel Kronstadt, auf der die Russen 100 Batterien gegen uns feuern lassen. Doch ist die Lage der Stadt, von der unsere Truppen zum Teil nur 10 Kilometer entfernt sind, mehr als verzweifelt. Hunger und Seuchen wüten dort. Die Zivilisten hatten die Russen hinausgeschickt, aber von uns wurden sie wieder zurückgeschickt. Wolfgang Buff, Unteroffizier. Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten. Zunächst muss man sie in Petersburg schmoren lassen. Was sollten wir mit einer 3,2 Millionen Stadt, die sich nur auf unser Verpflegungsportemonnaie legt? Sentimentalitäten gibt's dabei nicht. Jelena Skrabina, Mutter von 2 Kindern, Leningrad. Пишу через полчаса после нового налета. А нам все время говорили, что Ленинград недоступен, что налетов не будет. Гарантия безопасности – пустая фраза. Ich schreibe eine halbe Stunde nach einem neuen Angriff. Dabei hatte man uns die ganze Zeit versichert, Leningrad sei uneinnehmbar. Jeder feindliche Einflugversuch würde vereitelt. Die Sicherheitsgarantien waren leere Phrasen. Es dauerte nicht lange, da erfuhren wir von der schrecklichsten Folge des heutigen Luftangriffs. Die Badajewski-Magazine sind zerstört worden. Dort waren die gesamten Lebensmittelvorräte der Stadt untergebracht. Natürlich waren die Deutschen darüber bestens informiert. Die ganze Stadt ist mit Rauchwolken verhängt. Es riecht nach brennendem Schinken und nach verbranntem Zucker. Это был момент, когда закончилась жизнь и началось чистое существование. Es war der Zeitpunkt, als das Leben endete und als das reine Existieren begann. Марина Ярухманова. Холод. Голод. Кельте. Хунга. Снаряды. Пожары. Гранаты. Бренды. Юра Рябинкин, 16 Jahre alt, Schüler, Ленинград. Еще неделя. Декада, месяц. Если к Новому году не погибну от бомбежки, опухну. Я сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. Сволочи, кто накликал всю эту войну? Noch eine Woche. Eine Dekade. Ein Monat. Und wenn ich bis Silvester nicht bei Bombenangriffen umkomme, werde ich komplett angeschwollen sein. Ich sitze hier und weine. Ich bin doch erst 16. Schweinehunde, wer diesen ganzen Krieg angezettelt hat. Lebt wohl, meine Kinderträume. Ihr werdet nie wieder zu mir zurückkehren. Die ganze Vergangenheit sollte einfach ausgelöscht werden. Dann wüsste ich auch nicht, was Brot ist, was Wurst ist und könnte mich auch nicht an den Gedanken an das frühere Glück berauschen. Spätestens um 5 Uhr morgens muss ich unbedingt schon in der Schlange stehen. Wir sind alle äußerst angespannt. Von Mama höre ich seit langem kein ruhiges Wort mehr. Egal, worum es im Gespräch geht. Nichts außer Schimpftiraden, Geschrei, Hysterie und dergleichen. Der Grund? Es gibt viele Gründe. Hunger. Die ständige Angst vor Artilleriebeschuss und Luftangriffen. In unserer Familie, die ja nur aus 3 Personen besteht, herrscht ständiger Zwist, großer Streit. Mama teilt etwas. Ira und ich schauen genau hin, dass es ja genau geteilt wird. Weshalb war der Hunger? Die Deutschen hatten das begriffen, der stärkste Gegner. Lydia Ginsburg, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Weil Hunger permanent gegenwärtig ist, sich nicht abstellen lässt. Er ist überall anwesend und macht sich unaufhörlich bemerkbar. Am qualvollsten, am schlimmsten ist er während des Essens. Wenn sich das Essen mit entsetzlicher Geschwindigkeit dem Ende nähert, ohne den Hunger zu stillen. Мы слабеем с каждым днем. Мы стараемся с мамой как можно меньше тратить энергии. Побольше сидим и лежим. Wir werden von Tag zu Tag schwächer. Mama und ich bemühen uns, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Wir sitzen und liegen viel. Lena Muchina. Ich mache mir große Sorgen um Mama. Wie muss sie sich erst fühlen, wenn ich schon anfange, vor Schwäche zu wanken? Auch hier wirkt sich der Mangel an Essen aus. Die systematische Unterernährung, die äußerste Erschöpfung. Und das ist interessant, denn man kann nicht behaupten, dass wir hungern würden. Nein, Mama und ich fühlen uns oft, wenn wir uns schlafen legen, ganz und gar satt. Doch unser Organismus erhält schon lange nicht mehr die nötige Nahrung wie Fett und Zucker. Daher auch das trügerische Gefühl der Sättigung. Aber von dieser Nahrung nimmt der Körper nur wenig auf. Den größten Teil scheiden wir als Urin wieder aus. Frühling. Полная потеря сознания. Warmer Windhauch. Völlige Bewusstlosigkeit. Внутри и снаружи. Von innen und von außen. Сегодня моего папу вызвали в управление НКВД в 12 часов дня и предложили в 6 часов вечера выехать из Ленинграда. Ольга Бергхольц, Schriftstellerin, Ленинград. Heute wurde mein Vater für 12 Uhr in die NKWD-Direktion bestellt und ihm wurde vorgeschlagen, bis 18 Uhr Leningrad zu verlassen. Vater ist ein Militärchirurg. Er hat 24 Jahre treu und ehrlich der Sowjetmacht gedient, verbrachte den ganzen Bürgerkrieg in der Roten Armee, rettete tausende Leben, ein durch und durch russischer Mensch, der Russland wirklich liebt. Offensichtlich gefällt dem NKWD sein Name einfach nicht. Ich meine es überhaupt nicht ironisch. Собственно говоря, отправляют на смерть. Покинуть Ленинград. Im Grunde genommen wird er in den Tod geschickt. Verlassen Sie Leningrad. Wie soll man es denn verlassen, wenn es von allen Seiten umzingelt ist und alle Wege abgeschnitten sind? Das heißt, dass der alte Mann und andere ihm ähnliche Menschen, und davon gibt es wohl viele, sagt er, entweder in unseren Kasernen sitzen werden oder sie werden in Eisenbahnwaggons unter Artilleriebeschuss hin und her geschoben, ohne jeglichen Schutz. Мы были осажденными вдвойне, двойным кольцом, внутри и снаружи. Wir wurden zweifach belagert, von innen und von außen. Дмитрий Лихачев. 28. день войны. Георгий Князев. 28. Tag. Als ich während eines Alarms im Garten saß, zeichneten sich vor mir in ungewohnter Klarheit am hellen Himmel meine unzertrennlichen Begleiter, die Sphinxe, ab. Die Sonne spiegelte sich auf ihren glänzenden, rötlich-braunen Rücken. Wie viele Gedanken und Bilder über Vergangenheit und Zukunft sind mit ihnen verknüpft. Ich bin ein Augenblick. Sie sind fast schon eine Ewigkeit. Ihr habt viel gesehen, aber solch fürchterliches, menschliches Unglück noch nie. Die ganze Welt brennt, und über den Brandstätten der alten Welt erheben sich die schrecklichen Schnauzen von Schakalen, die sich einer vollkommenen Technik bemächtigt haben. Ihr Sphinxe wurdet im Ägypten der Sklavenhalter geschaffen. Das liegt 3.500 Jahre zurück. Werdet ihr wieder schweigend inmitten einst freier, nun versklavter Menschen stehen? Я вспомнила, что когда-то мы с мамой мечтали, да не так уж давно, еще прошлой зимой, поехать на пароходе по Волге. Лена Мухина. Ich weiß noch. Mama und ich hatten fest beschlossen, im Sommer irgendwo hinzureisen. Und das wird uns nicht verwehrt sein. Mama und ich werden uns noch in einen Wagen erster Klasse mit hellblauen Vorhängen und einer Lampe mit Lampenschirm setzen. Und dann wird dieser glückliche Moment kommen, wo unser Zug die Glaskuppel des Bahnhofs verlassen und in die Freiheit brausen und wir in die weite Ferne reisen werden. Wir werden an einem Tischchen sitzen, etwas Leckeres essen und wissen, dass auf uns Abenteuer, leckere Speisen, unbekannte Orte, die Natur mit ihrem blauen Himmel, ihrem Grün und ihren Blumen warten. Auf uns werden Spaß und Vergnügen warten. Eins besser als das andere. Und wir werden sagen, während wir sehen, wie Leningrad hinter uns in der Ferne entschwindet: Diese Stadt, in der wir hungrig in einem kalten Zimmer gesessen haben und das Donnern der Flak und das Brummen feindlicher Flugzeuge gehört haben. Und wir werden diese Erinnerungen beiseite wischen wie einen schlimmen Albtraum und unseren Blick nach vorne richten, in die Ferne. Dorthin, wohin der Expresszug mit dem roten Stern mit uns eilt. Lydia Osipova, Journalistin, Puschkin, in der Nähe von Leningrad. Женщины с детьми и старики, которых направили на эвакуацию, вот уже пятый день сидят на площади перед вокзалом. Frauen mit Kindern und Alte, die evakuiert werden sollten, hocken nun schon seit 5 Tagen auf dem Bahnhofsvorplatz. Züge gibt es zwar keine, aber mal eben kurz zurück in ihre Wohnungen dürfen sie nicht. Die Miliz hat sie umstellt. Es gibt kein Wasser. In der Nacht hat es geregnet. Alle wurden nass. Die Kinder husten. Einige Frauen haben versucht, den Kindern heißes Wasser und warmes Essen zu überbringen. Das wurde ihnen aber untersagt. Sowjetbürger brauchen keine private Fürsorge. Sie werden vom Staat versorgt. Ein Telegramm Stalins an die Generäle Molotow und Malenow. Wenn es so weitergeht, fürchte ich, dass Leningrad aus idiotischer Dummheit übergeben wird und dass alle Leningrader Divisionen in Gefangenschaft geraten. Scheint es Ihnen nicht auch so, dass jemand den Deutschen bewusst den Weg frei macht? Nikolai Nikulin, 18 Jahre alt, Soldat der Roten Armee vor Leningrad. Soldatennachschub läuft ununterbrochen. An Menschen fehlt es nicht. Aber darunter sind aufgeschwemmte Dystrophiekranke aus Leningrad, denen die Ärzte gerade erst Bettruhe und intensive Ernährung für 3 Wochen verordnet hatten. Darunter sind Kinder des Jahrganges 1926, die erst 14 Jahre alt sind und nicht eingezogen werden dürfen. Vorwärts. Und das war's. Endlich schreit der Leutnant, der den Zug befehligt: Wir können die Leute doch nicht so verheizen. Umgehend schaltet sich der Politkommissar ein. Einer der Zuträger bezeugt: Ja, er hat in der Gegenwart von Soldaten Zweifel an unserem Sieg geäußert. Sofort wird ein bereits vorgefertigtes Formular ausgefüllt: Vor der Kompanie erschießen oder in eine Strafkompanie verlegen, was im Prinzip auf das Gleiche hinausläuft. Wir stellen vor der Welt fest, dass Stalin Leningrad als Festung verteidigt. Wir sind also gezwungen, die Stadt mit ihrer Gesamtbevölkerung als militärisches Objekt zu behandeln. Die Stadt Leningrad ist einzuschließen. Der Führer hat erneut entschieden, dass eine Kapitulation von Leningrad oder später von Moskau nicht anzunehmen ist. Sphinxe. Sphinxe. Der Wald ist voll von ihren Spuren. Jetzt geh mich stehen. Leb wohl, meine Kinderträume. Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln und Radio Echo Moskau 2017.